marschiere vorwärts. Panzerbrecher, wir stürmen die letzte Bastion. In jedem Gebäude brennen reinigende Flammen. In einem Band der Morde von Schreien und Explosionen marschieren die tapferen Soldaten zum Sieg. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer und Stein. Es sind nicht frei von diesen Parasiten, der ewige Feind ist jetzt besiegt. Die Sklaven der Enttäuschung sind in ihrem Nest begraben. Ihre Namen werden aus der Geschichte gelöscht. Aus der Geschichte gelöst.